ist wach und wir bewegen uns in Slow-Mo durch die Nacht. Du glaubst mir alles, was ich sag. Die Stimmung steigt, ich schenk dir noch ein bisschen nach. Und es fällt mir leicht mit dir, du verbindest dich mit mir. Mein Herz schlägt schneller mit dir. Sag mir ja, nein, vielleicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, ob es reicht. Sag, willst du heute hier bleiben? Ja, nein, vielleicht. Perfekt für den Moment. Komm her, lass dich treiben. Ja, nein, ja, nein, vielleicht. Komm, wir bleiben noch etwas hier. Sag mir, du willst mit zu mir. Wir vertrauen uns fast schon blind. Es ist nicht wichtig, ob wir morgen zusammen sind. Und es liegt in der Luft. Hab keine Zweifel mehr, vergiss die Vernunft.